the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Feeling at the rivers that you can see, all the steps to follow closer right behind. Frage mich gerade ja, wo du jetzt bist, ja, was du nun machst und ob alles richtig ist. Ich weiß, was ich ohne dich nicht im Leben kann. Hab ich was falsch gemacht, dass alles so kam? Es ist doch kein Mensch perfekt. Ja, verdammt, ich leide, falls du es nochmal hören willst. Ich brauch dich an meiner Seite. Gestern wollten wir noch gegenseitig uns den einen Stern fangen. Heute bist du an dem Wort zu sagen, einfach davon gegangen. Was nun bleibt, ist die Leere und viele offene Fragen. Auf meine Fragen kann ich nur noch die Antworten erraten. Wirst du mir die Antworten darauf überhaupt jemals verraten? Es war doch alles gut in den ganzen letzten Tagen. Oder war es das doch nicht? Gibt es nun einen neuen? Bist du jetzt unsere lange Beziehung vergeblich am bereuen? Ich schau mir unsere Bilder an, könnt nur noch heulen. Würdest du wieder zurückkommen? Ja, würde es mich sehr freuen. Frag mich grad wieder, ja, was du gerade machst. Bist du gerade am Weinen oder glücklich und lachst? Wie gehst du mit der Situation zwischen uns nun um? Für mich geht die Zeit ohne dich einfach nicht um. So sehr hatte sich mein Herz schon auf dich eingestellt. Ich war mir wohl doch zu sicher, dass ein Leben lang hält. Wenn ich dich heute auf den Straßen glücklich sehe, weiß ich genau, dass ich im Leben nur alleine weitergehe. Dabei warst du auch meine Traumfrau, ja, für mein Leben. Um keinen Preis wollte ich dich jemals im Leben hergeben. Aber anscheinend sollte es wohl doch nicht mit uns sein. Dein Herz sollte wohl doch für ein anderes bestimmt sein. Ich bitte dich nur noch eins, beantworte mir meine Fragen. Lass mich nicht so lange nur warten auf die Antworten zu den Fragen. Nun muss ich dich wohl deinen ein Wege ziehen lassen. Solltest du dennoch Hilfe brauchen, kannst dich auf mich verlassen. I will come to you blind. What you see is the worst me.